So, meine Damen und Herren, ich habe in der letzten Sitzung etwas an Georg Lukács zu erläutern versucht, was man erkenntnistheoretisch die Arbeit mit Grobgriffen nennen könnte. Mit Begriffen, die synthetisch zusammengesetzt sind. Damit meine ich den Umgang mit solchen Kollektivallgemeinheiten, die gewiss auch bestimmte gemeinsame Interessenlagen reflektieren und spiegeln, bei denen aber die innere Zusammensetzung der Sachverhalte, die sie ausdrücken sollen, nicht in gleicher mikrologischer oder in mikrologischer Weise auseinandergenommen wird. Ich kann das so erörtern, was ich damit meine. Wenn Sie den Begriff Proletariat nehmen, dann bezeichnen Sie einen Objektzusammenhang, in dem bestimmte Schichtungen von sozialen Gruppen oder Massen zusammengefügt sind zu einem, man könnte sagen, gemeinsamen Schicksal, das sie erfahren oder das sie in sich spiegeln. Aber sie wissen unter Bedingungen, dass sie nicht die einzelnen Proletarier untersuchen, was in ihnen sich abspielt. Also die einzelnen Menschen empirisch untersuchen. Wissen sie nie, wie unter veränderten geschichtlichen Bedingungen diese Kollektive sich verhalten. Und die Frankfurter sind darum bemüht, an solchen Kollektiven festzuhalten und gleichwohl im Detail, in den Mikrozellen, in den Zellenstrukturen zu untersuchen, was die innere Zusammensetzung eines solchen kleinen Kosmos ist. Es gibt eine Untersuchung von Erich Fromm, die zeigt, dass diese Arbeiterklasse, auf die man so große Hoffnungen gesetzt hatte, dass sie gegen den Faschismus sich wenden kann, so lange intakt war, wie die organisatorischen Halte da waren. Also solange die Organisationen da waren, an denen sie sich orientierten. Und sie orientierten sich an diesen Institutionen, Organisationen, Genossenschaften, Kollektiven, auch unter Verhältnissen, die selber schon so etwas wie eine autoritäre Fixierung ausdrückten. Aber sie war anders gerichtet. Und für die Frankfurter war jetzt die Frage, warum ist in dem Augenblick, in dem diese institutionellen Halte verschwinden, gleichsam eine zentrifugale Kraft spürbar, in der die Menschen auseinanderlaufen, ganz anders organisierbar sind. Also, es gibt nicht so etwas wie eine Substanz, eine proletarische Substanz. Und schon gar nicht in solchen Kollektiven. Es gibt kampfbereite, bewusste Proletarier, die wissen nicht das, was auf uns zukommt, was mit dem Faschismus verknüpft ist, ist Krieg. Sie haben auch Widerstand geleistet. Sehr einfache Menschen. Genauso wie innerhalb des Bürgertums. Aber das geschichtlich gewordene Kollektiv Arbeiterklasse als politisches Handlungskollektiv ist nicht imstande, die entgegenwirkenden Ursachen in den Einzelnen zu neutralisieren, wenn eben ein solcher Zusammenhang, ein politischer Zusammenhang, ein institutioneller Zusammenhang zusammenbricht. Das nur als Erläuterung dafür, dass es guten Sinn hat, in dieser Zeit zu fragen, einmal, was spielt sich eigentlich in der inneren Organisation der einzelnen Subjekte ab? Wie sind die strukturiert? Wie ist nicht nur das Proletariat strukturiert, sondern die psychologische Arbeiterklasse, wie Lukács abschätzig, abwertend sagt. Also wie ist die Psychologie der Arbeiterklasse? Ist eine sinnvolle Frage. Aber Horkheimer und Adorno und das Frankfurter Institut gehen jetzt viel weiter und auch viel tiefer in die Reflexion darüber, was überhaupt in unserer Welt Aufklärung und Fortschritt ist. Sie gehören zu den ersten Denkern des 20. Jahrhunderts, die diesen Fortschrittsbegriff in seiner ganzen Komplexität und in seiner ganzen Gegenläufigkeit erörtern und wahrnehmen. Und zwar an einem Punkt, der eigentlich erst in den 70er Jahren aktuell wird, nämlich dem Punkt der Beziehung zwischen Subjekt und Natur. Für sie ist die Frage, wie sich im Innern der Subjekte das abbildet, was Kontrolle, Herrschaft, Ich ist, dass dieses Innere der Subjekte die Form und die Art und Weise wiedergibt, wie die Menschen sich gegenüber der Natur verhalten. Sie sind in dem Sinne die ersten ökologischen Denker. Weil die Frage, wie die Menschen sich zur Natur verhalten, konstituiert das, was sie von sich selbst halten und wie sie ihre Gesellschaft organisieren. Deshalb dieses Problem einer Dialektik der Aufklärung, einer Dialektik des Fortschritts, einer Dialektik der Rationalität. Im Unterschied zu dem Programm, das Horkheimer entwickelt hatte und das bis in die 30er Jahre noch so als eine Leitlinie des Instituts gelten konnte, nämlich einer interdisziplinären Arbeit mit den verschiedenen Einzelwissenschaften, Fachwissenschaften unter Maßgabe einer philosophischen Theorie. Im Unterschied zu diesem Programm wird jetzt von Horkheimer und Adorno immer stärker in Frage gestellt, die Vernunft, der Sinn, der Aufklärungssinn von Wissenschaft überhaupt. So ist es dann auch in der Einleitung zur Dialektik der Aufklärung benannt, dass sie sich ursprünglich noch darauf verlassen wollten, die Einzelwissenschaften zur Kenntnis zu nehmen und zu reflektieren. Sie sagen hier, sie sollte sich wenigstens, also ihre Überlegungen sollten sich wenigstens thematisch an die traditionellen Disziplinen halten, an Soziologie, Psychologie und Erkenntnistheorie. Und je stärker sie sich auf den Sachverhalt des modernen Wissens, der modernen Wissenschaft, von Aufklärung und Fortschritt einlassen, desto deutlicher wird ihnen, dass der ganze Kategorienapparat überdacht werden muss in den wir denken. Das ist nun eine Radikalisierung jener Fragen, die mit dem Zusammenbruch der bürgerlichen Kultur als Motiv benannt sind. Der Zusammenbruch einer bürgerlichen Kultur wird nicht mehr, wie Horkheimer noch in den 30er Jahren versuchte, er versucht es nicht mehr abzuleiten, einfach aus Interessenkonstellationen. Das heißt, aus Kapitalfraktionen, aus proletarischen Fraktionen, aus Wirtschaftsproblemen, aus der Enge des Wirtschaftsraumes, aus einem spätimperialen Zug dieses Kapitalismus, der geschichtlich in die Enge getrieben ist und keine wirkliche Alternative im Rücken hat. Sondern es wird immer stärker die Frage gestellt, wo beginnt eigentlich das Unglück? Wo beginnt das Unglück dieser zivilisierten Welt? Man nimmt das Resultat nicht mehr nur als einen Zufall an. Es ist nicht kontingent, es ist nicht geschichtlich kontingent, es ist nicht zufällig. Wo dieser Einbruch in die Barbarei erfolgt, sondern wir müssen alles neu überdenken, was mit Denken, mit Erkenntnis, mit Naturbeherrschung zu tun hat. Deshalb gehen Sie zurück in eine geschichtsphilosophische Konstruktion dessen, was Aufklärung überhaupt ist. Die Fragmente, die wir hier vereinigt haben, zeigen jedoch, dass wir jenes Vertrauen in die Einzelwissenschaften aufgeben mussten, bildet die aufmerksame Pflege und Prüfung der wissenschaftlichen Überlieferung, besonders dort, wo sie von positivistischen Reinigern als nutzloser Ballast dem Vergessen überantwortet wird, ein Moment der Erkenntnis, ist dafür im gegenwärtigen Zusammenbruch der bürgerlichen Zivilisation nicht bloß der Betrieb, sondern der Sinn von Wissenschaft fraglich geworden, was die eisernen Faschisten heuchlerisch anpreisen und die anpassungsfähigen Experten der Humanität naiv durchsetzen. Die rastlose Selbstzerstörung der Aufklärung zwingt das Denken dazu, sich auch die letzte Arglosigkeit gegenüber den Gewohnheiten und Richtungen des Zeitgeistes zu verbieten. Hier wird also ein ganz anderer Zugang zur Erklärung des Faschismus gesucht. Ein Zugang, der viel stärker in die immanenten Strukturen des Denkens, der Ich-Bildung und der Naturbeherrschung eindringt. Und nachzuweisen versucht, dass die Verflechtungen, die hier zwischen Aufklärung, Mythos und Herrschaft bestehen, schon zu Beginn der Aufklärung vorhanden sind, auftreten, sich bemerkbar machen und in explosiver Form erst in der Gegenwart ausbrechen. Das ist Dialektik der Aufklärung, über die ich jetzt in den nächsten wenigstens zwei Sitzungen sprechen will. Es ist das erste gemeinsame Werk, größere Werk von Horkheimer und Adorno, und es bestimmt doch die Philosophie der Frankfurter Schule in einer zentralen Weise und ist erst mit diesem ausgeführten Programm einer sich auf die inneren Verdrehungen und Rückbildungen einlassenden Entwicklung des europäischen Geistes wirklich als eine Weiterentwicklung auch des Marxischen, Hegelschen und Kantischen Denkens zu verstehen. Das ist die eigentliche Originalgeschichte des Frankfurter Denkens, wenn man das so ausdrücken will. Und in dieser Originalgeschichte geht es jetzt um Folgendes. Sie sagen, Horkheimer und Adorno sagen, das Denken ist zunächst der Versuch, das sich bildende Selbst aus dem Naturzusammenhang und aus der Naturverfallenheit herauszuziehen. Mythos ist die erste Stufe der Aufklärung. Mythos ist mehr als der einfache animistische Zauber. Mythos ist schon ein System. Wir können das in der griechischen Mythologie nachvollziehen, dass, wenn Sie die einzelnen Figuren nehmen, die in diesem Mythos auftreten, Sie sofort eine sehr, sehr komplexe Genealogie, das heißt Geschlechterfolge, Abkunft, Herkunft, Verwandtschaft, organisiert sehen. Ranke Graves hat das in seinen Büchern sehr ausführlich dargestellt, mit vielen Verbindungslinien, mit vielen Matrices, die diese Verbindungen aufzeigen. Das heißt, sie haben eigentlich den Vorbegriff eines Systems im Mythos, wo nicht irgendein Gott oder Halbgott zufällig herumläuft, der nicht definierbar ist. In seinen Aufgaben, seinen Funktionen, in seinen Machtbefugnissen und in allem, was der Begriff oder der Name dieses Gottes oder Halbgottes ausdrückt, sind Grenzbestimmungen mit einbezogen. Athene kann nicht alles, aber etwas Bestimmtes, dafür ist sie zuständig. Das gilt selbst für Zeus und für andere, Hephaistos und die Halbgötter und Titanen. Und es ist eine Welt, in der sich das gliedert in subjektiver Kontrolle, was vorher mehr oder weniger aus animistischen Beschwörungsritualen bestand und insoweit sich auch der Ich-Kontrolle, also der Kontrolle des Selbstes, entzogen hat. Also Horkheimer und Adorno gehen davon aus, dass der Mythos eine Stufe der Aufklärung ist. Und der Mythos bezeichnet einen Zusammenhang, in dem alles drin ist. Absoluten Immanenzzusammenhang. Das ist Mythos. Der Tendenz nach darf nichts draußen sein, sondern es muss drin sein, um beherrschbar zu sein. Das heißt, Natur wird in den Mythos hinein gezogen, deshalb, weil nur dadurch, dass eine Art zweites Naturreich aufgebaut wird, in den Kräften, die hier mythische Gestalten annehmen, nur dadurch ist es möglich, so etwas wie Kontrolle über die Natur auszuüben, die chaotisch ist, die gefährlich ist. Man kann auch so sagen, der Mythos ist der erste Versuch des Menschen, die Angst vor der Natur zu überwinden. Mythos ist eine Stufe der Angstreduktion. Angst bedeutet ein sorgendes Verhalten gegenüber den Gefahren, die von außen kommen. Also ist Mythos eine Stufe der Naturbeherrschung. Selbstverständlich ist in jedem animistischen Zauber auch ein Element durch Ritualisierung, Natur zu beherrschen, Naturgewalten zu beherrschen, das Wetter zu organisieren, in den Beschwörungsriten der Priester, den Gesängen der Priester. Aber diese Rituale, die viel älter sind als der griechische Mythos, bekommen keine systematische Gestalt. Sie können daraus auch jetzt sehen, ich werde das noch im Einzelnen erläutern, dass eigentlich der europäische Mythos, so wie er in Griechenland entstanden ist, die Urform der Philosophie ist. Philosophie ist eine weitere Stufe der Emanzipation des Menschen von Naturgewalt. Es ist nicht zufällig, dass diejenigen, die sich anschickten, unabhängig vom Mythos Philosophie zu betreiben, auch bedroht gewesen sind in den griechischen Stadtstaaten, weil sie eben ein altes System der Götter überflüssig machten, nicht bekämpften. Auch Sokrates hat es nicht bekämpft. Aber in der Verteidigungsrede, in der Apologie von Sokrates ist noch der Vorwurf eben der Götterlästerung und der Gottverlassenheit seines Denkens. Was Sokrates so bestritten hat. Aber er hat gleichzeitig ausgedrückt gegenüber den irdischen Richtern, dass er gut auch auf die Götter verzichten kann. Und deren nicht bedarf, was für sie schlimmer war, als wenn er sie bekämpft hätte. Wie kann ein Eid geschworen werden ohne Götter? Ist die Eidesformel möglich, ohne einen Gott anzusprechen? Diese Frage geht bis in die römische Antike hinein. Das heißt, der Mythos als ein verständliches, verstehbares System der Naturbeherrschung als erste Stufe der Aufklärung ist etwas, was dem Menschen ein Stück Angst vor dem Außen nehmen soll. Vor dem Wilden, vor dem Unbeherrschten. Vor den Naturgewalten. Man muss sich das auch ganz plastisch vorstellen, dass natürlich jeder Schiffsgang, jede Bewegung auf dem Meer mit allergrößten Gefahren verknüpft ist. Aber auch sonst lauern überall Feinde und Tiere, die den Menschen überfallen, und Krankheiten, die von außen kommen. Das heißt, Naturgewalten benennbar zu machen, heißt auch so etwas wie den Erfindungsgeist anregen, mehr über sie zu wissen. Die Episteme, das Wissen über die Natur, vergrößert sich im gleichen Maße, wie die Angst vor der Natur reduziert wird. Oder anders ausgedrückt, indem ich über die Natur weiß, nehme ich ein Stück Angst weg in mir. Und Natur in diesem Sinne hier bei Horkheimer und Adorno ist immer innere Natur und äußere Natur. Innere Natur, das heißt, die Menschen sind in ihrer Anthropologie ein Bestandteil der Natur und müssen sich herausarbeiten aus dieser Natur, was ihr Ich betrifft und was die äußere Gestalt der Natur betrifft. Man kann auch sagen, dass Unterdrückung der Naturgewalten, Beherrschung der Naturgewalten, zwei gleichgewichtige Prozesse sind in der Herausbildung dessen, was man Kultur nennt. Kultur. Was ist Kultur in diesem ursprünglichen Sinne? Natürlich nicht also Museen, Kunstwerke. Das ist schon ghettoisierte Kultur, eine Spätphase. Kultur ist das, was Cicero einmal genannt hat, Cultura animi, im Unterschied zu Agricultura. Unterschied und auch eine Ergänzung. Cultura animi bedeutet, also ich übersetze es immer, das ist aber nicht exakt übersetzt, Beackerung der Seele. Nicht, weil mir das eher einleuchtet als so eine wörtliche Übersetzung, Beackerung der Seele, der Sinne. Und Anime ist mehr als nur Seele. Sinne ist auch der Verstand. Aber eine eigene Beackerung, Bodenbearbeitung ist Kultur. Ein Produktionsbegriff ursprünglich. So haben es alle Völker verstanden, die aus dieser Angst vor der Natur heraus wollen, dass man bearbeiten muss diese Natur, und man kann sie nur bearbeiten, wenn man so etwas wie ein Staat bildet, eine Gemeinschaft bildet, ein Gemeinwesen bildet, das eine vergleichbare Stabilität hat wie die äußere Natur, wie die Bewegung der Sonne, das Zyklische, die Wiederholung, die Beständigkeit, wie man heute sagen würde, die Nachhaltigkeit eines solchen Aufbaus eines Gemeinwesens bezeichnet etwas, was sich mit der Natur in dieser Invarianz, in diesem Beständigen, vergleichen kann. Das hat die große Bedeutung, die eine Polis hat mit den Stadtmauern. Die Stadtmauer ist gleichsam die Grenze eines in sich mehr oder weniger stabilen Gemeinwesens, für das dann Aristoteles auch die entsprechenden Verfassungen ausgebildet. Er sagt, also welche Verfassung ist so extrem, dass sie umkippt? Und wo gibt es eine Mitte, die Mitte? Die Mitte als Wesen einer Verfassung ist gleichzeitig die Verfassung, die am stabilsten ist. Das ist für ihn Politie, nicht Demokratie. Das hat bei ihm mit zu tun mit einem unorganisierten Herrschaft, einer unorganisierten zufälligen Herrschaft des Volkes, das immer, die Demokratie erzeugt immer einen Tyrannen, eine Tyrannis, also einer, der die Identität schafft für diesen chaotischen Haufen. Denn Politik ist der Ausgleich, die Mitte. Wenige Menschen zu reich sein und es darf keine Armut geben. Also eine Art mittelständische Verfassung im Sinne eines Naturvergleichs. Was ist neben der Natur noch stabil? Das ist das Element der Angstreduktion wiederum. Menschen, die das so ein Politikon, nicht? Das politische Lebewesen, das hat einen weitgehend angstfreien Raum des Lebens, vor der Natur und vor dem anderen, auch als Naturwesen. Deshalb gehen Horkheimer und Adorno hier einen Weg, indem sie, übrigens zu derselben Zeit auch schon Walter Benjamin, die Frage stellen, was bleibt beim Fortschritt liegen? Was ist der Fortschritt, in dem, worin sich nichts weiterentwickelt? Oder was produziert Aufklärung neben der Tatsache, dass sie Angst reduziert, noch etwas Gegenläufiges? Was ist die eigentliche innere Uhr der Aufklärung? Was ist die Zeit? Was sind die Zeitmaße von Aufklärung? Ich darf Ihnen hier einige Sätze aus der Vorrede oder aus dem Kapitel zur Begriff der Aufklärung einmal vortragen, die dieses Problem des in sich rückbildenden oder regressiven Begriffs einer Elemente der Naturbeziehung verlassenden Aufklärung bezeichnet. Das heißt, wo Natur nicht mehr als etwas genommen wird, was selber befreit werden muss, also was einbezogen werden muss in diesen Aufklärungsprozess, schlägt sie zurück und entwickelt etwas, was sie nicht sein soll. Die Mythologie selbst hat den endlosen Prozess der Aufklärung ins Spiel gesetzt, indem mit unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede bestimmte theoretische Ansicht der vernichtenden Kritik verfällt, nur ein Glaube zu sein. Bis selbst noch die Begriffe des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklärung zum animistischen Zauber geworfen sind. Das ist die eine Linie der Aufklärung, die Horkheimer und Adorno dechiffrieren oder zu dechiffrieren versuchen. Dass seit der Antike immer die nachfolgende Generation von Denkern auch der vorherigen das vorwirft, was die Mythologie den animistischen Zauber vorwirft, nämlich noch nicht aufgeklärt zu sein. Das heißt, die Entmythologisierung beginnt mit dem Prozess der Mythologie. Und zwar als ein unaufhaltbarer Prozess. Wie Horkheimer und Adorno sahen, am Ende ist Aufklärung wie heute selber so etwas wie Utopie, animistischer Zauber. Was versteht Joachim Fest unter Aufklärung? Unrationales, Irrationales. Das heißt Aufklärung. Das heißt, jede Stufe denunziert die vorherige immer als noch verhaftet in mythischen Gestalt. Nicht zum animistischen Zauber. Das Prinzip der schicksalhaften Notwendigkeit, an der die Helden des Mythos zugrunde gehen und die sich als logische Konsequenz aus dem Orakelspruch herausspinnt, herrscht nicht bloß zur Stringenz formaler Logik geläutert in jedem rationalistischen System der abendländischen Philosophie, sondern waltet selbst über der Folge der Systeme, die mit der Götterhierarchie beginnt und permanenter Götzendämmerung den Zorn gegen mangelnde Rechtschaffenheit als den identischen Inhalt tradiert. Wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Und was heißt das eben, Mythologie in diesem Sinne? Mythologie in diesem Sinne heißt, dass nichts draußen ist. Was draußen ist, ist bedrohlich. Wer draußen ist, ist der Feind. Ist das, was das System selber in Frage stellt? Ist das, was das Dasein, wie es gegeben ist, bricht? Ihm einen anderen Sinn gibt, als es sich selbst zu geben, vermag durch das eigene Dasein. Das heißt, animistischer Zaubermythologie ist alles, was das gegenwärtige Dasein überwindet, Perspektiven seiner Überwindung formuliert, Utopie. Wir haben viele, viele, unendlich viele Ausdrücke für das, was nicht Realität ist. Und Sie sagen, ein solcher Prozess der Entwicklung von Rationalität und Vernunft geht immer darauf hinaus, das Nicht-Identische zu liquidieren. Deshalb in dem Kapitel, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, Elemente oder Urformen des Antisemitismus hier koinzidieren, hier mit reinkommen, Zerstörung des Nicht-Identischen. Und Identität nimmt auch im kollektiven Zusammenhang immer stärker die bloße Form der Selbstbestätigung derjenigen, die zu einer Wir-Gruppe gehören, an. Ob sie nun ethnozentrisch organisiert ist oder im Denken. Und die These von Horkheimer und Adorno ist, im Denken ist das vorgebildet in diesem Denken eines sich selbst bestätigenden Verzehrs. Verzehrs alles Nicht-Identischen, das draußen steht. Wissenschaft in ihrer neopositivistischen Interpretation wird zum Ästhetizismus, zum System abgelöster Zeichen, bar jeder Intention, die das System transzendierte. Wir haben es immer wieder hier, wie wird mit dem umgegangen, was das System transzendiert? Da haben Sie einen ganz klaren Blick, wenn Sie einmal Homer lesen, insbesondere die Odyssee, dass diese Frage, was kommt von außen und wie ist das integrierbar? Wie ist es einzubeziehen in die Erträglichkeit der Selbsterhaltung? Wie ist es einzubeziehen in die Erträglichkeit der Selbsterhaltung, wie dann im Odysseus-Mythos dargestellt, im Vorbeischiffen an den Sirenen? Wie kann ich dem Mythos widerstehen? und ihn trotzdem genießen? Kann ich ihm widerstehen und genießen? Also jegliche Intention, die das System transzendierte, zu jenem Spiel, als welches die Mathematiker ihre Sache schon längst stolz deklarierten. Kunst der integralen Abbildlichkeit und so weiter. Das heißt, hier zeigt sich eine Radikalisierung der Fragestellung, die jetzt das Motiv für diese Erkenntniserweiterung nicht mehr erkennbar hat, nämlich das Motiv zu erklären, warum es zu einem Zusammenbruch der Zivilisation und der zivilisatorischen Mindeststandards kommt, gerade in Deutschland. Das Motiv wird verlassen, weil Horkheimer und Adorno sagen, die ganzen Begriffe, mit denen wir so umgehen, sind schon Teil des Unglücks. Das ist schon Ausdruck des Unheils, mit dem wir es zu tun haben. Also müssen wir eine Reflexionsstufe weiter gehen. Und diese Reflexionsstufe besteht jetzt nicht in einer neuen Metaphysik oder in einer neuen Ontologie, Fundamentalontologie. Ontologie ist schon sehr fundamental in der ganzen Entwicklung, nicht? Aber dass Heidegger dann von Fundamentalontologie spricht, ist etwa so wie eben in sich zerbrechliche Systeme dessen, was nie Sozialismus gewesen ist, sich als real existierender Sozialismus bezeichnet. Das ist etwa die Gebrechlichkeit einer Ontologie in unserer Zeit. Die wird archaisiert, indem man sagt, das ist nicht Ontologie. Ontologie ist für Heidegger schon etwas sehr Oberflächliches, oder Fundamentalontologie, tiefer. Gehen Sie nicht den Weg eines neuen Standpunktes, nicht eines religiösen Standpunktes, sondern Ihr Weg ist die Rekonstruktion der Denkgeschichte, der Geschichte der Naturbeherrschung, der Geschichte der Ich-Bildung. Und zwar möglichst weit bis in den Mythos hinein, so wie ihn Homer repräsentiert, darstellt. Als erster ausformuliert. Die ganze Tragödiengeschichte, die ganzen Tragödien, Aeschylus und Sophokles und Euripides und andere, leben alle von den mythischen Gestalten Homers, von der Erzählung, der großen homerischen Erzählungen. Das heißt, die Zeitstruktur der Reflexion wird erweitert, wird qualitativ erweitert, indem die Frage gestellt wird, wie erfolgt eigentlich die Beschädigung unserer Begriffe, bevor sie jetzt diese zu Trägern, zu Manipulationsprodukten eines faschistischen Systems werden. Was rafft der Faschismus alles an beschädigten Begriffen und Denkweisen schon auf? Und wovon zehrt er? Wovon lebt er? Ist für Sie die Frage. Das Tatsächliche behält Recht. Die Erkenntnis beschränkt sich auf eine Wiederholung. Der Gedanke nicht, und Wiederholung ist das Kennzeichen des Mythos. Es ist nichts Neues in der Welt. Die Kategorie des Neuen fehlt im Mythos. Das Neue wäre das, was den Mythos aufsprengt. Man nehme, ja, der Mythos zerspringt in dem Augenblick, wo der Gott, der monotheistische Gott, erscheint, auftritt in der Geschichte oder Christus. Damit wird der Mythos der alten Struktur hinfällig, weil hier die Macht anders verteilt ist, konzentrierter ist, zentralisierter, ist die Entmachtung der Götter des Mythos durch Auftreten eines Neuen, kann man sagen. Wiederholung ist der Grundgedanke des Mythos. Das ist Tautologie, Tautos, das Wiederholende, das Gleiche. Gleichheit ist ein Kennzeichen dieses mythischen Zusammenhangs. Dass das Ungleiche nicht geachtet wird. Das Ungleiche als etwas Eigensinniges ausschert aus dem mythischen Zusammenhang. Deshalb muss es bestraft werden. Die eigensinnige Antigone muss sterben in diesem Zusammenhang. Muss sterben. Der eigensinnige Sokrates muss sterben. Das heißt, das Eigensinnige, das Nicht-Tautologische, also alles jene, was über den Daseinszusammenhang hinaus weist, wird eliminiert, entweder wirklich vernichtet oder im Denken ausgegliedert, als etwas Ohnmächtiges. Große Utopie. Damit schlägt Aufklärung in die Mythologie zurück. Nein, je mehr die Denkmaschinerie das Seiende sich unterwirft, umso blinder bescheidet sie sich bei dessen Reproduktion. Damit schlägt Aufklärung in die Mythologie zurück, der sie nie zu entrinnen wusste. Denn Mythologie hatte in ihren Gestalten die Essenz des Bestehenden. Kreislauf, Schicksal, Herrschaft der Welt als die Wahrheit zurückgespiegelt und der Hoffnung auf etwas Neues entsagt. In der Prägnanz des mythischen Bildes, wie in der Klarheit der wissenschaftlichen Formel, wird die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt. Das bloße Dasein als der Sinn ausgesprochen, den es versperrt. Das bloße Dasein als der Sinn ausgesprochen, den es versperrt. Ich meine, Sie müssen gar nicht so weit schweifen, um zu sehen, welche Bedeutung diese Denkfiguren haben, die in dieser Dialektik der Aufklärung enthalten sind. Also die Denkfigur einmal der Beziehung zwischen der Selbstbeherrschung des Menschen und der Herrschaft nach außen, der Beherrschung der Natur. Wer die Natur vergewaltigt, vergewaltigt auch den Menschen in sich. Die Unterdrückung ist nicht teilbar. Die Grenzenlosigkeit der Naturbeherrschung schlägt auf das Subjekt, auf die Grenzenlosigkeit der Unterdrückung der eigenen Triebkräfte. Oder man kann sagen, Ökologie im Sinne eines pfleglichen Umgangs mit der Natur im Äußeren und im Inneren ist gestört. Eines pfleglichen Umgangs. Wo so etwas wie Isomorphien, Gestalt, Gleichheiten und Ähnlichkeiten entstehen. Also Natur wird nicht in seinem Anderssein anerkannt. In diesem Prozess der Naturbeherrschung, sondern gerade in dem, was es gleich macht und einbeziehbar ist, zum Beispiel in die Warenproduktion oder in die Produktionsprozesse. Also Entmythologisierung der Natur bedeutet, dass die Gestalten der Natur oder die Zuordnung einzelner mythischer Gestalten zu Naturkräften, Poseidon, Wasser, Athene, Gerechtigkeit, und andere Götter, Hephaistos mit dem Schmiedezusammenhang, die Titanen und so weiter, dass die Entmythologisierung der Natur bis zu dem Punkt getrieben wird, sagen Horkheimer und Adorno, dass Natur bloßes Material wird. Und das ist der kantische Begriff der Aufklärung. Die Natur ist nur das, was ich ihr an Regeln und Gesetzen gebe. Ich schreibe der Natur ihre Gesetze vor. Das ist die kopernikanische Wende, die Kant im Denken vornimmt. Unabhängig von den Regeln, unter denen ich die Dinge, nein, unter denen ich das Empfindungsmaterial zu Dingen zusammensetze, nicht die Regel. Ein Ding ist eine Regel. Habe ich es nur mit einem chaotischen Äußeren zu tun. Kant ist vorsichtig bei der organischen Natur, was da die Naturteleologie bedeutet, also die Naturzwecke. Aber auch hier ist eigentlich nichts in den Objekten Eigentümliches drin. Auch in der Natur, in den Naturzwecken habe ich regulative Ideen, die ich an die Natur heranbringen muss, um so etwas wie einen Zusammenhang herzustellen. Ich mache das, was Natur ist, ist die kantische Position in Erkenntnisrichtung. Er hat andere Seiten der Ästhetik und in der Moralphilosophie andere als in der Erkenntnis. Aber in der Moralphilosophie handelt es so, dass die Maxime deines Willens allgemeines Gesetz werden kann. Also eine Form des kategorischen Imperativs bedeutet, handle in deinen chaotischen Gefühlen so, dass du sie einer Maxime, einem Grundsatz unterwirfst, der dann ein Gesetz werden kann, dass eine ähnliche Gültigkeit hat wie Naturgesetze, ist die Denkbewegung bei Kant. Auch hier haben sie die strikte Abfolge, Kausalität, in der doch auch im Gemeinwesen, im moralischen Gemeinwesen, wenn man so will, die Gesetzeskraft des transzendentalen Subjekts, wie es sich auf die Natur richtet, hier auch auf die moralische Gemeinschaft bezogen ist. Aber die Entqualifizierung, Entmythologisierung, die Zerstörung des animistischen Zaubers in der Natur ist für Kant Aufklärung. Eine Form der Aufklärung. Die nach außen. Wie sieht die nach innen aus? Aufklärung nach innen bei Kant ist formal ähnlich wie die nach außen. Dem Inhalt nach aber darauf gerichtet, die Autonomiefähigkeit des Menschen zu stärken. Betrachte einen anderen Menschen nie bloß als Mittel, sondern immer zugleich als Zweck, ist eine andere Ausprägung des kategorischen Imperativs. Nie bloß als Mittel, immer als Zweck. Achtung der Menschheit in der eigenen Person. Achtung der Menschheit in der eigenen Person. Wobei Menschheit eben ein sehr besetzter Begriff ist und mit Globalisierung nichts zu tun hat oder so, sondern wirkliche Weltgesellschaft einbezieht. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen, in der kleinen Schrift, was ist Aufklärung? Das heißt, Kant bindet schon das, was Aufklärung ist, an den wachsenden Raum des autonomen Subjekts. Aber auch sein Aufklärungsbegriff in der praktischen Philosophie ist gerichtet auf eine strikte Trennung von jeder sinnlichen Einwirkung auf die Sittlichkeit. Ganz im Gegenteil, ein sinnliches Vermögen, das sich bezieht auf diese moralische Gesetzgebung, würde diese moralische Gesetzgebung völlig zerstören. Denn Sinnen sind keine Gesetze. Ganz im Gegenteil. Alles, gern hülf ich den Freunden, hat Schiller karikierend gesagt. Doch tue ich es leider aus Neigung. Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft sei. Eine Xenie, eine aus den Maximen, aus den Xenien, nicht den bissigen. Bissigen Viechern, die den anderen piesacken. Und ein großer Verehrer war Schiller von Kant. Aber diese Trennung von Sinnlichkeit und Verstand, die Aufklärung ist für Kant, hat er nicht teilen wollen. Im Gegenteil, für ihn ist der Stofftrieb und der Formtrieb sind die beiden Grundtriebe im Leben. Und die Versöhnung von Stoff- und Formtrieb macht bei ihm den befreiten ästhetischen Zustand aus. Ästhetische Erziehung des Menschen. Das heißt, die Vermittlung, die Verbindung ist für ihn der entscheidende Punkt von Aufklärung für Schiller. Während für Kant gerade ein Grenzdenker, einer der Grenzen bestimmt. Horkheimer und Adorno fragen nach dem, wie ist denn so ein Aufklärungsbegriff zu verstehen, wenn er nicht mehr unter geschichtlichen Bedingungen steht, die wesentlich noch durch das Bürgertum und die Französische Revolution geprägt sind. Wie verändert sich ein solcher Aufklärungsbegriff? Gesetz ist Gesetz. Gesetzeskraft ist das eigentlich Moralische. Natürlich einbezogen diese Frage von Menschheit und Autonomie bei Kant. Aber es ist doch auch in der preußischen Tradition so, dass diese Befehlsstruktur, die in der Selbstkontrolle auch liegt, einen sehr hohen Rang. Und dass es gar nicht auf Erfolg oder Misserfolg oder irgendwas anderes ankommt. So jemand wie Kleist ist daran zerbrochen, ein Prinzen von Homburg, nicht wahr? Der soll getötet werden. Der Prinz, der hat eine gewonnene Schlacht, aber nicht nach Befehl. Wer den Befehl nicht befolgt hat, ist das Ganze nichts wert, ist auch der Sieg nichts wert. Das heißt, Horkheimer und Adorno gehen hier den Spuren der Aufklärung nach. Eine Spurensuche. Das Buch Dialektik der Aufklärung ist eine große Spurensuche. Und vor allen Dingen das, was darunter liegt. Das, wenn man so will, das Unterholz der Aufklärung untersucht. Und nicht die Aufklärungsformeln, die Sprache und das, was sich damit öffentlich verknüpft. Sie sagen, Mythos ist Aufklärung und Aufklärung schlägt im Mythos zurück. Das ist gleichsam der Kreislauf, der im Mythos selber steckt, noch einmal als Herrschaftssystem geschlossen. Damit schlägt Aufklärung in die Mythologie zurück, der sie zu entrinnen wusste. Denn Mythologie hatte in ihren Gestalten die Essenz des Bestehenden. Kreislauf, Schicksal, Herrschaft der Welt, als die Wahrheit zurückgespiegelt und der Hoffnung entsagt. Der Prägnanz des mythischen Bildes, wie in der Klarheit der wissenschaftlichen Formel, wird die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt. Die Welt ist ein gigantisches analytisches Urteil. Es ist eigentlich im Begriff alles enthalten, was dann auseinandergelegt wird. Es kommt nichts Neues hinzu. Im Unterschied, also bei Kant ganz deutlich unterschieden zum synthetischen Urteil, das synthetische Urteil hat Erfahrungselemente. Und Erfahrungen bringen etwas Neues in den Urteilszusammenhang. Ja, beide sind subjektbezogen, weil das auf das Urteil, auf Subjekt und Prädikat bezogen. Aber wenn Sie sagen, hier ein gigantisches analytisches Urteil, dann bedeutet das wiederum, die Kategorie des Neuen fehlt. Ich lege nur auseinander, was da ist. Ich kann es interpretieren, ich kann es deuten, ich kann es wenden, wie ich will, aber es ist alles schon enthalten. Das heißt, die Erfahrungsbezogenheit des Urteilsvermögens wird verneint. Und Erfahrungsbezogenheit würde ja bedeuten, die Offenheit der Welt in der Entwicklung. Offenheit der Welt. Das hieße allerdings dann, dass die Subjekte selber keinen geschlossenen Herrschaftszusammenhang mehr akzeptieren würden, der auch so etwas wie Herrschaft darstellt. Ein Herrschaftszusammenhang. In einem Herrschaftszusammenhang spielt immer die Legitimität der Abhängigkeiten eine Rolle. Deshalb ist es merkwürdig, dass im Griechischen Anfang und Herrschaft ein Wort sind. Arche. Der Anfang und Herrschaft. Warum? Nun, wenn man das Prinzip hat, wenn man den Anfang hat, nicht? Also Prinzipium, Anfang, ist man auf dem Wege des Entwickelns. In der Arche, im Anfang, ist alles schon im Prinzip enthalten, wie in einer Monade. Die ganze Welt enthalten. Deshalb beginnt das auch, also Philosophie beginnt mit der Ursprungsphilosophie, mit der Frage nach dem Ursprung. Nicht, wenn Sie den Mythos verlassen, wo Sie eine definierte Welt von Einflussgrößen haben mit den entsprechenden Gestalten. Wenn Sie diesen Mythos verlassen, dann brauchen Sie einen anderen Angelpunkt. Die Griechen haben eben sich gefragt, woraus, aus welchem Prinzip, aus welcher Arche entsteht die Welt. Wenn ich das Prinzip habe, habe ich die Welt. Deshalb Wasser, Feuer, Apeiron, egal was, Bewegung, ein Prinzip muss es sein. Die ganze griechische Philosophie ist ursprünglich eine Ursprungsphilosophie, eine Philosophie, die nach den Ursprüngen fragt und darin immer stärker sich abhebt von der Stoffbestimmtheit des Ursprungs. Also ursprünglich ist Wasser, Feuer, also noch Stoff. Elemente, die Sonne. Und dann wird es immer stärker abgezogen auf sein Denken, Also bei Parmenides schon Sein und Denken sind identisch. Aber auch alles fließt, Panterei bei Heraklit ist schon ein nicht mehr ganz stofflich benennbares Prinzip. Man kann nicht zweimal in einen Fluss steigen. Es fließt alles. Das Fließende als Ursprungsprinzip der Welt lässt sich dann an den einzelnen Stoffqualitäten beweisen. Man erkennt es wieder. Wiedererkennung ist der Mythos. Ich möchte Sie auffordern, immer wieder also auch eigene Erfahrungen einzubeziehen in diese Erläuterung. Wiedererkennung ist das Prinzip des Mythos und Wiedererkennung, möglichst nichts Neues, möglichst nichts, was den Zusammenhang sprengt, ist für Horkheimer und Adorno auch das Prinzip der Kulturindustrie. Alles ist drin. Es kommt nichts Neues. Es wird variiert, es wird ästhetisiert, es wird umgruppiert, es wird im Systemzusammenhang verändert, aber es wird nicht als Systemzusammenhang verändert. Ein gewaltiges analytisches Urteil, der einzige, der von allen Träumen der Wissenschaft übrig blieb, ist vom gleichen Schlage wie der kosmische Mythos, der den Wechsel von Frühling und Herbst an den Raub der Persephone knüpfte. Die Einmaligkeit des mythischen Vorgangs, die den faktischen legitimieren soll, ist Trug. Ursprünglich war der Raub der Göttin unmittelbar eins mit dem Sterben der Natur. Das Sterben der Natur trennt sich von dem Raub, trennt sich von diesen mythischen Zurichtungen. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das selbst der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an. Und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit an seiner Erhaltung gepaart. Der narkotische Rausch, der für die Euphorie, in der das Selbst suspendiert ist, mit todähnlichem Schlaf büßen muss, ist eine der ältesten gesellschaftlichen Veranstaltungen, die zwischen Selbsterhaltung und Vernichtung vermitteln. Ein Versuch des Selbst, sich selber zu überleben. Die Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenzen zwischen sich und anderem Leben aufzuheben, die Scheu vor Tod und Destruktion, ist einem Glücksversprechen verschwistert, von dem in jedem Augenblick die Zivilisation bedroht war. Und das ist nun eine der Möglichkeiten, die sich im Mythos auftut, das Selbst so zu härten und sich selbst Gewalt anzutun, um der Gewalt der mythischen Kräfte, die das Selbst aufzulösen, ozeanisches Gefühl, würde Freud sagen, einzubeziehen, versuchen, dass dieses Selbst sich halten kann und trotzdem genießen kann. Wir werden das dann am Odysseus-Mythos zeigen, diese Dialektik zwischen Selbsterhaltung und Glücksversprechen, die dann in der modernen Welt übergeht in eine davon abgelöste Kunst. Das Glück nicht mehr im Lebenszusammenhang, sondern, wenn man so will, aus der Gefahrenzone genommen. Man muss ja nicht, wenn man eine Oper sieht, also Tristan und Isolde, gleich in einen Rausch verfallen oder andere Zusammenhänge aufnehmen. Man hat die Profane und die Kunstwelt sind getrennt. Das hat Schiller sogar in der Braut von Messina so, wo das einzige Stück, in dem es den Chor gibt bei Schiller, so formuliert: Der Chor trennt die profane Welt von der Kunstwelt. Sie müssen auseinandergehalten werden, damit das nicht vermischt wird. Also der Bürger, der dann eine Oper genießt, muss wieder ins Geschäft. Der darf das nicht vernachlässigen. Also der muss wieder seinen Menschheitsnebel verlieren. Sonst geht das Geschäft zugrunde. Das heißt, er braucht die profane Welt. Und diese Spaltung, Abspaltung der Kunst als einer ritualisierten Form des Glücksversprechens, das aber nicht mehr wie die Sirenen das selbst von Odysseus bedrohen, ist begleitet von dieser Form der Aufklärung, die ja auch durch Trennungen bestimmt ist, nicht die durch Grenzmarkierungen bestimmt ist. Was einer tun kann, was er tun soll, nicht? Was kann ich wissen? Was kann ich wissen? Die drei Fragen von Kant: Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, dürfen nicht vermischt werden. Deshalb ist das Bedürfnis nach Gott kein Beweis seiner Existenz. Aber hoffen darf ich. Ich darf hoffen. Aber wenn ich vorgebe, auf die andere Ebene zu gehen, also das Wissen, dann sagt Kant, das ist eine Anmaßung. Das ist eine... Das geht von einer Ebene, Metabasis nennt er das, Metabasis. Also eine Verschiebung, eine Verwechslung der Ebene, Metabasis als Allogenos. Also von einem Genus zu dem anderen springen, ohne Begründung. Würde es sein, wenn man das, was man tun soll, als Wissen behandelt. Was man hoffen darf, eben als eine Form des Sollens. Da trennt er, nicht? Postulate sind sehr wichtig, aber sind nicht Bestandteil von Wissen. Ihnen fehlt der zweite Stamm der Erkenntnis, nämlich die Sinnlichkeit. Das heißt, hier ist ein Sie rekonstruieren eine Geschichte der Zivilisation, die selbstverständlich mit der Denkgeschichte der Menschheit sehr intim verknüpft ist, mit ihr zusammengehört. Und da gibt es in der Geschichte eine Art Nutzen-Kosten-Rechnung, die aufgemacht wird, eine Bilanz des Fortschritts, die, wenn sie Aufklärung immer stärker depotenziert, entqualifiziert, immer stärker bezogen ist auf eine Formalisierung der Rationalität, auf instrumentelle Vernunft. Der Vernunft wird allmählich ein neutrales, nicht animistisches Element instrumenteller, verwendbarer Vernunft, der Logik, die sich natürlich für so ein analytisches Urteil eignet. Aber es ist hier gleichzeitig ausgespart, das, was dann doch sich mit dem Glück der Menschen vereinbaren lässt, oder was das Glück der Menschen ausdrückt, das ja am Ende der Überwindung der Angst sein, existieren soll. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst eben der identische, zweckgerichtete männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas setzt sich darin in jeder Kindheit an Zwangscharakteren, Zwangsmechanismen fort. Der narkotische Rausch ist eine Möglichkeit des Ausbruchs. Auch hier können wir ruhig darüber nachdenken, wie eine erkaltete, auch sozial erkaltete Welt, in der es eigentlich in der Realität selbst, in der erfahrbaren Realität, so wenig an solchen mythischen, archaischen Elementen der Gemeinschaftsbildung zum Beispiel gibt, ob das nicht einer der Gründe für die gegenwärtige Welt ist, in diesen narkotischen Rausch auszubrechen, die Ich-Entgrenzung zu betreiben als etwas, was mit diesem narkotischen, ozeanischen Gefühl zu tun hat, also auszubrechen aus der Enge dieser gestanzten und mit viel Wut gehaltenen Ich-Welt. Ob das nicht Elemente sind, die dieses Moment der Gegenaufklärung, des Irrationalen, dessen, was rebelliert dagegen, auch ausmacht. Die Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenzen zwischen sich und anderem Leben aufzugeben, die Scheu vor Totendestruktion, ist einem Glücksversprechen verschwistert. Ihr Weg war der von Gehorsam und Arbeit, über dem Erfüllung immer wieder sich bemerkbar macht. Gleich dem Ding, dem materiellen Werkzeug, das in verschiedenen Situationen als dasselbe festgehalten wird und so die Welt als das chaotische, vielseitige, disparate, vom Bekannten einen identischen scheidet, ist der Begriff, nicht? Also wie das Werkzeug, ist der Begriff, das ideelle Werkzeug, das an die Stelle, an allen Dingen passt, wo man sie packen kann. Denken wird dann auch illusionär, wann immer es die trennende Funktion Distanzierung vergegenständlich verleugnen will. Mit anderen Worten, Herrschaft, die auf diese Weise mit unversöhnter Natur zu tun hat. Das ist auch ein Ausdruck von Horkheimer, unversöhnte Natur. Herrschaft dringt ins Denken ein. Herrschaft ist ein Element des Denkens geworden. Und die Herrschaft bis ins Denken selbst hinein als unversöhnte Natur zu erkennen, aber vermöchte jene Notwendigkeit zu lockern, welche als Zugeständnis an den reaktionären Common Sense selbst vorschnell die Ewigkeit bestätigte. Das heißt, es ist hier der Versuch gemacht, in der Dialektik der Aufklärung so etwas wie gesellschaftliche Prozesse der Naturbeherrschung als Elemente der Überwindung der Angst der Menschen vor dem Außen zu verstehen. Aber das gelingt nur oder ist bisher nur gelungen im Sinne der Selbstunterdrückung der Subjekte, also gegenüber dem Archaischen der eigenen Triebstruktur und in Verknüpfung mit der Ausbildung von Herrschaftssystemen, die bis ins Denken gehen. Wir können jetzt den Faden zurückziehen, indem die Erklärung, was Faschismus ist, wie dieser Rückfall in Mythologie, in Mythen, ja buchstäblich erfolgt, mit dem zusammenhängt, was Horkheimer und Adorno an den Denkstrukturen zu erläutern versuchen. Denn in der Tat ist Aufklärung hier im Faschismus in einer doppelten Form präsent. Auf der einen Seite in einer exzessiven Verwendung aller modernen Mittel der Produktion und der Organisation. Der Faschismus ist nicht einfach ein irrationales System, wie man das hatte glauben wollen, sondern ein mit Technikern, mit Militärs, mit der ganzen bürgerlichen Elite in ihrem begrenzten Verstande ausgestattetes System und mit äußerster Effektivität arbeitend in ökonomischen Bereichen, sogar Organisationsfantasie entwickelnd, was die Kombination verschiedener Betriebsgrößen, Neugründungen und so weiter betrifft, VW und die Fortführung des Autobahnbaus. Die Autobahnen gab es also am Anfang schon in der Weimarer Zeit, das ist keine Erfindung Hitlers, aber natürlich die Ausweitung dieses Netzes, dieses großen Verkehrs. Partikulare Rationalität, begrenzte technische Zweckmittelrationalität ist im höchsten Maße verwendet worden und gleichzeitig Mythen einbezogen. Mythen, germanische Mythen, Blut und Boden Mythen. Auch hier ist der Faschismus nicht originell. Die hat es, wenn man Volk ohne Raum nennt von Hans Grimm, und viele Weltanschauungsmythen gibt es Anfang des Jahrhunderts schon. Und natürlich den Antisemitismus. Und viele Elemente werden verwendet und herrschaftsbestimmt verwendet. Und Horkheimer und Adorno sind der Auffassung, die Nazis sind Gelegenheitsmaterialisten. Sie haben in vieler Hinsicht eine große politische Organisationsfantasie auch entwickelt, in dem Maße, wie sie jetzt unter Kriegsbedingungen arbeiten, umso stärker und mit umso geringeren Reibungsverlusten und brutalerem Einsatz von Arbeitskräften. Aber das ist die Grundaussage der Dialektik der Aufklärung. Sie greifen ein in sich gespaltenes, mit Mythen und Unterdrückung und Herrschaft verknüpftes System von Erbschaften auf. Sie sind nicht originell im Erfinden dessen, sondern sie bauen ein Herrschaftssystem auf Begriffe und Annahmen, die in der Tat vorbereitet werden, auch durch solche Aufklärungsprozesse, die alle darin bestehen, dass sich eine unversöhnte äußere und innere Natur rebellisch äußert, also dagegen rebelliert und jetzt von anderen kultiviert wird oder anderen aufgegriffen wird. Also das Kollektiv, die Volksgemeinschaft, viele Dinge, die der Kapitalismus, den die Nazis benutzt haben für ihre Zwecke und die Kapitalisten wiederum die Nazis benutzt haben, um ihre Profite zu erwirtschaften und zu realisieren, dass hier sich eine Subjekt-Objekt-Konstellation ergibt, an deren Ende die Vernichtungswürdigkeit der Eigensinnigen, gleich welcher Herkunft, steht. Derjenige, die draußen steht. oder die so definiert werden, dass sie draußen stehen. Die nach dem Schema definiert werden der innerstaatlichen Feinderklärung. Eine Gemeinschaft, die ihre Feinde definiert. So, dass die politische Funktionsfähigkeit des inneren Gemeinwesens, also der Volksgemeinschaft, nur definiert ist durch Definition des äußeren Feindes. Und wer Feind ist, bestimmen die Mächtigen. Bestimmen die, die eben diese Gesellschaft dominieren. Es ist also die Ausgrenzung des Nicht-Identischen, die erfolgt in der Entwicklung der Denkstrukturen, nicht die Eliminierung des Qualitativen, bis hin zu dem Punkt, wo in den Begriffen nur noch bleibt, was Play Market ist, was eine Spielmarke ist, was ein Begriff Flatus Vocis, Flatus Vocis, der Hauch der Stimme, wie das im Nominalismus von Ockham genannt wurde, der bloße Hauch der Stimme, das Nomen. Möglichst wenig Substanz. Es wird entsubstantialisiert, der Begriff. Das Draußenbleibende ist als Nichtbegriffnis entweder gefährlich oder nutzlos. Und ungünstigstenfalls kann es vernichtet werden, ausgegrenzt werden. Auf jeden Fall, wenn es rebellisch auftritt dagegen, wenn es durch Eigenheiten der religiösen Herkunft, Eigenheiten der Denkherkunft, Eigenheiten verschiedener Art dagegen rebelliert, gegen diesen Identitätszwang, ist es reif für das Lager. Und diese Symmetrie, nicht Asymmetrie, zwischen Denkgeschichte und wirklicher Geschichte, ist das, woran Horkheimer und Adorno gearbeitet haben in ihrem Begreifen des Nationalsozialismus als ein Resultat einer langen Geschichte. Dabei nicht vergessend und nicht unterschlagend, dass selbst wenn die europäische Denkgeschichte in den anderen Ländern vergleichbar ist, doch spezifische nationale Traditionen hinzukommen müssen, um Auschwitz zu erzeugen und zu ermöglichen. Und dass es kein Zwang ist, aus dieser Gedenkgeschichte so etwas wie die Vernichtungsmaschinerie logisch abzuleiten, sondern die rebellischen Kräfte in anderen Ländern sind andere und vor allen Dingen, sie haben auch eine andere, zugelassene, konstitutionalisierte Tradition. Also ob es eine Parlamentsgeschichte gibt, in der Opposition schon immer ein selbstverständlicher Bestandteil, also Regierungswechsel ein selbstverständlicher Bestandteil von Jahrhunderten war oder nicht, spielt auch in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Deshalb ist das eine politische Schrift, das möchte ich ausdrücklich betonen hier für mich, die Dialektik der Aufklärung. Und nicht irgendwie ein verblasenes philosophiegeschichtliches Pamphlet, wie manche das daraus machen. Fragmente, die sich eignen für neue Metaphysiken, sondern es ist ein in der Substanz eine politische Antwort auf eine geschichtliche Situation, von denen ich auch der Auffassung bin, dass sie mit bloßen soziologischen Zuordnungen, die damalige Zeit betreffen, nicht zu erklären ist. Und das gilt genauso für das, was wir heute unter Fortschritt verstehen. Wir sind dabei, einen Zivilisationsbegriff eben in diesen Mythos einzuordnen, als ob es nichts mehr draußen gäbe. Heute ist das ja noch greifbarer, dass offenbar das Ende der Geschichte gekommen sei mit der Wirkungsweise des Kapitals und der Marktlogik. Das heißt also, wo ist das Transzendierende in dieser Welt gegenwärtig? Aber trotzdem zeigt sich eben doch, dass alle Mühe, hier einen Endpunkt zu setzen und sagen, also selbst bei den Grünen ist das schon so etwas verbreitet, also der Kapitalismus ist nun mal, ja, wo ist die Alternative? Also wir beschränken uns darauf, ein bisschen Umweltpolitik zu machen und wir müssen was aus diesem Kapitalismus machen. Das heißt, die transzendierenden Kräfte sind auch erlahmt und ermüdet, gewiss. Auch, und das würde Adorno und Horkheimer würden sagen, ja, das ist das die Frage des Mythos. Wir sind in einem Mythos, der Wiederholung des Gleichen. Man kann ein bisschen besser sein und schlechter sein, auch Betrüger sein. Die Götter der Griechen hatten auch also ziemlich schäbige Eigenschaften zum Teil. Auch Betrüger und waren listig und nicht immer zugunsten der anderen. Das heißt also, da ist schon im Zwischenhimmel der Mythologie spielt sich die menschliche Geschichte ab. Aber es gab nichts Neues. Auch keine Welt, die sich hier als eine alternative Welt hätte präsentieren können. Und wir sind heute so etwas in diesem merkwürdigen Zwischenzustand, in dem die Macht der Realität und der Realitätsdefinition noch stärker als der Realität, wer definiert, was wirklich ist, so übermächtig ist wie im Mythos. Und innerhalb dieses Mythos vollzieht es sich mit bestechender Rationalität im Einzelnen. Auch das gehört zum Mythos. Der Mythos wird nicht aufgerieben dadurch, dass im Einzelnen gearbeitet wird und rational verfahren wird, sondern Mythos ist ein Ganzes. Mythos ist immer Zusammenhang. Das Einzelne, der Einzelbetrieb, die einzelne Universität, die einzelne Schule immer rationaler, immer schlanker, immer kostenbewusster, das Ganze immer irrationaler und mythischer. Diese Beziehung zwischen Besonderem und Allgemeinem zu reflektieren, hat heute guten Sinn und ich will noch morgen und in der nächsten Sitzung einmal dieses Modell, dieses Odysseus-Modell erörtern. Dann aber, und da muss man mal sehen, was diese Leute in den 40er Jahren schon vorgedacht haben, insbesondere über dieses Kapitel Kulturindustrie und die Veränderung der Welt durch die mediale Wirklichkeit mit den Elementen des Antisemitismus, die aber eher gängig sind und bekannt sind, verknüpfen. Bitte. Kommt ja so weit, wenn die Kräfte immer nur in die Richtung tendieren oder gelenkt werden, um wieder Einfaltigkeit zu erzeugen, weil man die Vielfaltigkeit nicht kontrollieren kann oder der Vielfaltigkeit nicht traut. Nein. Nein, es gibt ja sogar einen Mythos, der auf Vielfältigkeit beruht. Also, ich meine, der Pluralismus, Multikulturalismus ist im Augenblick zu einem Mythos geworden. Der, verstehen Sie, der Mythos ist ein sehr, sehr diffiziles und sehr kompliziertes Herrschaftssystem, in dem es keineswegs immer nur darum geht, wie im Faschismus so Volksgemeinschaftsideologien zu erzeugen, sondern es gibt der Mythos, als entscheidendes Element des Mythos ist es, ist, dass nichts Neues hinzukommt, sondern gleichsam ein System da ist, in dem die Elemente nur variabel sind. Und sie können sich durchaus auch widersprechen, aber nicht sprengen, den Zusammenhang. Und das wird nochmal sehr deutlich, also in dem Odysseus Kapitel, wenn Sie da Gelegenheit haben, vielleicht auch bei Homer einmal den Vorbeizug an den Sirenen nachzulesen, da haben Sie so ein Urbild, in dem sichtbar wird, wie Identitätsbildung, Selbstbildung angesichts also mythischer Gewalten verknüpft ist mit verschiedenen Komponenten, die die moderne Welt durchaus definieren, unter anderem Arbeit und Kommandogewalt, Herrschaftsgewalt. So, vielen Dank.